Blum ist ein aufgeklärter Ire jüdischer Glaubensabstammung. Die katholische Kirche ist und bleibt ihm fremd. Auch Vergnügungen wie Pferderennen oder Alkohol steht Blum distanziert gegenüber. Es ist im Roman 11 Uhr und Blum begibt sich zum Haus des verstorbenen Dingnam. Von dort geleitet er mit Bekannten den Sarg Dingnams durch die Stadt bis zum Friedhof. In diesem sechsten Kapitel, das mit seinem Titel Hades auf das griechische Totenreich verweist, erzählt Joyce, wie Leopold Blum und eine Dubliner Herrenrunde sich mit dem Tod und der Beisetzungszeremonie auseinandersetzen. Außerordentlich, das Interesse, das die an einer Leiche nehmen. Sind heilfroh, uns gehen zu sehen, nachdem sie so viel Scherereien mit uns haben, wenn wir kommen. Sind scheint's ganz zufrieden mit ihrem Geschäft. Munkeln in dunklen Ecken. Schlurfen in Schlappschluffen herum, dass er bloß nicht wieder aufwacht. Dann richten sie her, kleiden an, bahren auf. Molly und Mrs. Fleming, wie sie das Bett machen. Ziehen sie's mal etwas mehr zu sich rüber. Unser Leichentuch. Man weiß nie, wer einen noch anfasst, dann tot. Waschen und abseifen. Ich glaube, die schneiden einem sogar noch die Nägel und das Haar. Heben ein bisschen davon auf, in einem Umschlag. Wächst aber sowieso noch weiter, hinterher. Dreckiges Geschäft. Martin Cunningham schob als erster seinen zylinderbedeckten Kopf in den quietschenden Wagen, stieg zackig hinein und setzte sich. Mr. Powers lange Gestalt folgte ihm, achtsam gebückt. Los, Simon, nur immer herein. Nach Ihnen, sagte Mr. Blum. Mr. Daedalus bedeckte sich rasch, stieg ein. Ja, ja. So, sind wir denn alle da? Fragte Martin Cunningham. Kommen Sie schon, Blum. Mr. Blum stieg ein und setzte sich auf den freien Platz. Er zog die Türe hinter sich an und schlug sie fest zu, bis sie fest schloss. Er steckte einen Arm durch den Armgurt und blickte ernst aus dem offenen Wagenfenster hinaus auf die niedergelassenen Jalousien der Avenue. Eine war beiseite gezogen, spähend eine alte Frau, Nase plattgeweißt an der Scheibe, ihren Sternen dankend, dass sie noch einmal verschont blieb. Alles wartete. Kein Wort wurde gesprochen. Verstauen noch die Kränze wahrscheinlich. Also ich sitze da doch auf was Hartem. Ach ja, die Seife. In meiner Gesäßtasche. Besser doch woanders hin damit. Mal eine Gelegenheit abwarten. Alles wartete. Dann hörte man Räder sich drehen vorn, dann näher, dann Pferdehufe. Ein Ruck. Ihr Wagen begann sich zu bewegen, quietschend und schwankend. Andere Hufe und quietschende Räder setzten sich hinter ihnen in Bewegung. Die Jalousien der Avenue glitten vorüber, auch die Nummer 9 mit ihrem umflorten Klopfer, der spaltoffenen Tür, langsam im Schritt. Sie warteten still mit ruckenden Knien, bis sie gewendet hatten und an den Trambahnschienen entlang zockelten. Tritonville Road. Schneller. Die Räder ratterten rollend über das Kopfsteinpflaster und in den Türrahmen schütterten ratternd die gebrechlichen Scheiben. Wer fährt denn der uns eigentlich? Irish Town Rings End. Brunswick Street. Alle blickten eine Weile durch ihre Fenster auf die Kappen und Hüte, die von Passanten gelüftet wurden. Ehrfurcht. Als sie an der Watery Lane vorüber waren, schwenkte der Wagen von den Trambahngeleisen auf die glattere Straße. Mr. Blum erblickte beim Hinausstarren einen geschmeidigen jungen Mann in Trauerkleidern, mit großem Hut. Da ist gerade ein Freund von Ihnen vorbeigegangen, Daedalus. Wer denn? Ihr Sohn und Erbe. Was? Wo? Fragte Mr. Daedalus, sich schräg hinüberbeugend. Mr. Daedalus ließ sich zurückfallen. War dieser Flegel, der Mulligan, mit bei ihm? Sein Fidus Achates? Nein, er war allein. Ist bei seiner Tante Sally gewesen, nehme ich an. Feine Sippschaft, diese Gouldings. Der besoffene kleine Federfuchs aus der Advokatur. Und Chrissy. Papas kleines Schnuckelpützchen, das Miststück. Ein weises Kind, das seinen eigenen Vater kennt. Mr. Bloom lächelte freudlos auf die Ringsend Road hinaus. Wallace Brothers, die Flaschenfabrik. Dada Bridge. Richie Goulding und die Aktentasche. Goulding, Collis und Ward nennt er die Firma. Seine Witze wirken allmählich ein bisschen abgestanden. Früher war er ja ein toller Hecht. Hat in der Stamer Street mal mit Ignatius Gallagher Walzer getanzt an einem Sonntagmorgen. Die beiden Hüte der Wirtin festgesteckt auf dem Kopf. Die ganze Nacht gelumpt. Rächt sich jetzt langsam an ihm. Die Rückenschmerzen, die er immer hat, fürchte ich. Seine Frau bügelt ihm das Kreuz. Glaubt, er kriegt's mit Pillen weg. Dabei sind das doch bloß alles Brotkügelchen. Runde 600% Profit. Hat sich da auf eine lausige Gesellschaft eingelassen, der Junge, knurrte Mr. Daedalus. Dieser Mulligan ist doch ein ausgepichter Dreckskerl und ganz durchtriebener Schurke. Nach allem, was man so hört, sein Name stinkt durch ganz Dublin. Aber mit der Hilfe Gottes und seiner gebenedeiten Mutter werde ich mich nächster Tage hinsetzen und seiner alten Dame oder Tante oder was sie sonst ist, ein Briefchen schreiben, was ihr die Augen öffnen wird. So weit wie ein Scheunentor. Dem werde ich das Oberstübchen fegen, das könnt ihr mir glauben. Er schrie über das Rattern der Räder hinweg. Ich lasse nicht zu, dass ihr Bastard von Neffe mir meinen Sohn verdirbt. Dieser Sprössling eines Ladenschwengels. Hat Zwirnband verkauft im Laden meines Vetters, Peter Paul McSweeney. Wäre noch schöner. Er brach ab. Mr. Bloom wandte den Blick von seinem wütenden Schnurrbart zu Mr. Powers mildem Gesicht und Martin Cunninghams Augen und Bart, der würdevoll schütterte. Geräuschvoller, eigensinniger Mensch. Randvoll von seinem Sohn. Aber er hat ja recht. Etwas zum Weiterreichen. Wenn der kleine Rudy am Leben geblieben wäre, würde ihn aufwachsen sehen, seine Stimme hören im Haus, an Mollys Seite, in Eton-Tracht. Mein Sohn, ich hätte ihm weiterhelfen können im Leben, hätte es gekonnt, ihn unabhängig machen, auch Deutsch lernen lassen. Wir kommen doch nicht zu spät? Ach, noch 10 Minuten. Martin Cunningham mit einem Blick auf die Uhr. Molly, Millie, dasselbe, bloß etwas verwässert. Richtiger Wildfang, ihre Kraftausdrücke. Oh, du mein japsender Jupiter, bei allen Göttern und kleinen Fischen. Aber ein liebes Mädchen ist sie ja doch, bald eine Frau. Mullinga, liebstes Papilein, junger Student, ja, ja, auch eine Frau. Leben, Leben. Der Wagen legte sich auf die Seite und wieder zurück. Ihre 4 Leiber schwankten. Ist Tom Kern eigentlich erschienen? Ja, sagte Mr. Bloom. Er ist hinter uns bei Ned Lambert und Heinz. Und Corny Kellerer selbst? Auf dem Friedhof. Ich habe heute Morgen noch McCoy getroffen. Er wollte versuchen, auch noch hinzukommen. Der Wagen hielt kurz an. Was denn nun los? Wir halten. Wo sind wir denn? Mr. Bloom steckte den Kopf aus dem Fenster. Grand Canal. Ein Regentropfen platschte auf seinen Hut. Er zog den Kopf zurück und sah, wie ein Augenblickschauer lauter Tüpfel über die grauen Pflastersteine sprühte. Einzeln. Komisch, wie durch ein Sieb. Hab's doch gleich gedacht, es hält nicht an. Meine Stiefel waren knarrig, fällt mir jetzt ein. Das Wetter schlägt um. Ein Jammer, dass es nicht schön geblieben ist. Die Landwirtschaft braucht's. Da kommt ja die Sonne schon wieder raus. Mr. Daedalus spähte durch seine Brille nach der verschleierten Sonne und stieß einen stummen Fluch gen Himmel. Darauf kann man sich so wenig verlassen wie auf einen Kinderhintern. Es geht wieder weiter. Der Wagen setzte seine steifen Räder wieder in Bewegung und ihre Leiber schwankten sanft. Martin Cunningham zwirbelte rascher die Spitze seines Bartes. Habt ihr denn Dawsons Rede schon gelesen? Ich noch nicht, sagte Mr. Daedalus. Wo steht sie denn? In der Zeitung. Heute Morgen. Mr. Bloom nahm die Zeitung aus seiner Innentasche. Das Buch muss ich ihr noch umtauschen. Nein, nein, sagte Mr. Daedalus hastig. Später bitte. Mr. Blooms Blick wanderte am Rand der Zeitung nieder, die Todesanzeigen durchmusternd. Kellen, Coleman, Dignam, Fawcett, Lowry, Norman, Peake. Welcher Peake ist das? Der Bursche, der bei Crosby und Elaine war? Nein. Sexton, Urbright. Charaktere aus Druckerschwärze. Sehr bald schon verblassend auf dem abgegriffenen, brüchigen Papier. Dank der Little Flower. Verlust zu beklagen. Zum unaussprechlichen Schmerz einer im Alter von 88 Jahren nach langem mit großer Geduld ertragenem. Ein Monat ist's her, dass lieb Henry entfloh, hinauf zu den himmlischen Höhen. Die Familie beweint ihn, doch hofft sowieso, ihn dort droben einst wiederzusehen. Ich hab doch den Umschlag zerrissen? Ja. Wo hatte ich denn eigentlich Ihren Brief noch hingesteckt, als ich in dem Bad gelesen? Er beklopfte leicht seine Westentasche. Ah ja, ist da. Lieb Henry entfloh. Bevor meine Geduld erschöpft ist. Volksschule. Volksschule? Mietsholzhof? Der Droschkenstand. Bloß zwei noch da jetzt. Nickend, randvoll den Wanst. Haben zu viel Knochen in ihren Dickköpfen. Der andere trottet durch die Gegend mit einem Fahrgast. Vor einer Stunde gerade bin ich da vorbeigegangen. Die Kutscher lüfteten die Hüte. Eines Weichenstellers Rücken richtete sich plötzlich vor Mr. Blooms Fenster auf an einem Trambahnmast. Könnten Sie da nicht irgendwas Automatisches erfinden, dass sich das Rad von selber? Wäre doch viel bequemer. Schon aber dann verlöre der Bursche da sein Pöstchen. Schon aber dafür bekäme ein anderer eins, der die Erfindung macht. Sie fuhren an der öden Kanzel von St. Markus vorüber, unter der Eisenbahnbrücke her, vorbei am Queen's Theater, schweigend. Plakatwände. Eugene Stratton, Mrs. Bandman Palmer. Ob ich heute Abend in die Lea gehen könnte? Fraglich. Ich hab gesagt, ich... Oder in die Lilie von Killarney. Alistair Grimes Opera Company. Großmächtiger Programmwechsel. Nasse, leuchtende Anschlagzettel für nächste Woche. Spaß auf der Bristol. Martin Cunningham könnte vielleicht ein Freibillett besorgen fürs Gaiety. Kostet mich aber einen Drink oder zwei, also Jacke wie Hose. Er kommt am Nachmittag vorbei. Ihre Lieder. Guten Tag, sagte Martin Cunningham, die Handfläche grüßend zur Stirn hebend. Er sieht uns gar nicht. Doch, jetzt guckt er her. Guten Tag. Just in dem Moment, wo ich dran dachte. Blazes Boylan, da drüben lüftet er gerade die Perücke. Mr. Daedalus beugte sich hinüber, um zu grüßen. Vom Eingang der Rat Bank blitzte der weiße Diskus eine Strohhutserwiderung. Vorbei. Mr. Bloom besah kritisch die Nägel seiner linken Hand, dann die seiner rechten Hand. Die Nägel, ja. Ist eigentlich sonst noch was an ihm, was Sie sehen, sie sieht? Faszination. Als Mann der Schlimmste in ganz Dublin, hält ihn lebendig. Manchmal haben Sie ein Gespür dafür, was einer ist, seine Persönlichkeit. Instinkt. Aber ein Typ wie der. Meine Nägel, ich sehe sie mir bloß so an. Gut geschnitten. Und hinterher denken. Allein. Ihr Körper wird langsam ein bisschen weichlich. Habe ich durchaus gemerkt, im Vergleich zu früher. Erinnerung. Woran liegt das wohl? Vermutlich, dass sich die Haut nicht mehr schnell genug zusammenziehen kann, wenn das Fleisch schwindet. Aber die Figur ist da. Die Figur ist immer noch da. Schultern, Hüften. Ganz schön drall. Der Abend damals, wie sie sich zum Tanzen anzog. Ihr Unterhemd klebte zwischen den Hinterbacken. Er faltete die Hände zwischen den Knien, befriedigt, schickte seinen leeren Blick über ihre Gesichter. Mr. Power fragte, wie lässt sich denn die Konzerttournee so an, Blum? Oh, sehr gut. Großartig, was ich so höre darüber. Es war ja eine gute Idee, sehen Sie... Gehen Sie selber auch mit? Ach nein, sagte Mr. Bloom. Es ist nämlich so, ich muss runter ins County Clare in einer Privatangelegenheit. Ja, sehen Sie, die Idee war doch, die ganzen Hauptstädte zu bereisen. Was man da bei der einen verliert, kommt bei der anderen wieder rein. Genau so ist es, sagte Martin Cunningham. Mary Anderson ist jetzt da oben. Haben Sie gute Künstler? Louis Werner zieht die Tournee auf, sagte Mr. Bloom. Ach ja, wir werden lauter Spitzenkräfte haben. J.C. Doyle und John McCormack, hoffe ich, und jedenfalls das Beste vom Besten. Und Madame? Sagte Mr. Power, lächelnd. Last but not least. Mr. Bloom entfaltete seine Hände zu einer Geste sanfter Höflichkeit und faltete sie dann wieder. Smith O'Brien. Irgendwer hat einen Strauß Blumen da niedergelegt. Eine Frau. Muss sein Todestag sein. Auf noch häufige glückliche Wiederkehr. Der Wagen räderte an Farrells Statue vorüber und vereinigte lautlos ihre nicht widerstrebenden Knie. Wir Schnürsenkel, ein Penny. Ein trostlos gekleideter alter Mann am Bordstein bot seine Waren an. Mit spitz sich öffnendem Mund. Wir Schnürsenkel, ein Penny. Das möchte ich wohl wissen, warum man dem die Zulassung gestrichen hat. Sein Büro war in der Hume Street, im selben Haus wie Mollys Namensvetter. Tweedy, Kronanwalt für Waterford. Trägt immer noch den Zylinder von damals. Was bleibt von alter Ehrsamkeit? Ebenfalls in Trauer. Schrecklicher Niedergang, der arme Schelm. Rumgeschubst wie ein Knochen beim Leichenschmaus. O'Callaghan auf dem letzten Loch. Und Madam? 11:20, auf jetzt. Mrs. Fleming ist drin, um sauber zu machen. Sitzt vorm Frisiertisch. Summend, voglio e non vorrei. Nein, vorrei e non. Sieht sich die Haarspitzen an, ob gespalten. Mi trema un poco il. Herrlich ihre Stimme auf dem Trä. Wie Tränen der Ton. Eine Drossel. Es gibt doch ein Wort da, Drossel, was das ausdrückt. Sie fuhren unter der riesig bemantelten Gestalt des Befreiers her. Martin Cunningham stieß Mr. Power heimlich an. Guck mal da draußen. Vom Stamme Ruben. Eine lange, schwarzbärtige Gestalt tappte auf einen Stock gebückt um die Ecke von Elvery's Elephant House, zeigte ihnen eine verkrümmt offene Hand auf dem Rückgrat. In seiner ganzen urtümlichen Schönheit? Mr. Daedalus blickte der tappenden Gestalt nach. Der Teufel breche dir die Rückenhaspe. Mr. Power, der sich krümmte vor Lachen, beschattete sein Gesicht gegen das Fenster, als der Wagen am Standbild Grace vorüberkam. Wir sind doch alle mal bei ihm gewesen, sagte Martin Cunningham offen. Seine Augen begegneten den Augen Mr. Blooms. Er strich sich den Bart, während er hinzufügte, nun, fast alle von uns. Mr. Bloom begann mit plötzlichem Eifer den Gesichtern seiner Gefährten zuzusprechen. Das ist doch wieder mal zum Schießen, was jetzt die Runde macht über Reuben Jay und den Sohn. Um was dreht es sich denn da? Fragte Mr. Daedalus. Ich hab's noch nicht gehört. Es ging da um irgendein Mädchen, begann Mr. Bloom. Ja, und der Alte beschloss, seinen Sprössling auf die Insel Man in Sicherheit zu bringen. Aber wie sie dann beide... Was? Dieses Würstchen von einem Milchbart ist gemeint? Ja, sagte Mr. Bloom. Also, sie waren beide schon auf dem Weg zum Schiff. Da macht er den Versuch und ertränkt... Ertränkt den Barabbas. Mr. Power stieß ein langes Lachen die mit der Hand bedeckten Nüstern hinab. Ich wollte zu Christo, er hätt's geschafft. Nein, sagte Mr. Bloom. Der Sohn versuchte sich selbst. Martin Cunningham vereitelte roh seine Rede. Bloom, Jay und der Sohn machen so am Kai lang, direkt am Fluss, und wollen zum Boot nach der Insel Man. Und urplötzlich kriegt der junge Schnösel einen Rappel und zack ist er über die Mauer in die Liffey rein. Um Gottes Willen, rief Mr. Daedalus erschrocken. Ist er tot? Tot? Der doch nicht. Ein Bootsmann langt sich eine Stange her und fischt ihn raus damit, an der Lose von der Hose. Und so landet er fein säuberlich wieder bei meinem Papa auf dem Kai. Mehr tot als lebendig allerdings. Die halbe Stadt war da. Ja, sagte Mr. Bloom. Aber das eigentlich Komische kommt erst noch. Nämlich, Reuben Jay schenkte dem Bootsmann ein 2-Schilling-Stück für die Lebensrettung seines Sohnes. Ein unterdrücktes Seufzen kam unter Mr. Powers Hand hervor. Oh ja, das hat er tatsächlich über sich gebracht. Wie ein Held. Ein silbernes 2-Schilling-Stück. Ist das nicht zum Schießen? sagte Mr. Bloom eifrig. Ein Schilling, 8 Pence zu viel. Mr. Powers ersticktes Lachen brach geräuschlos in den Wagen. Nelson-Säule. Wir sollten lieber ein etwas ernsteres Gesicht machen. Mr. Daedalus seufzte. Der Herr vergeb's mir, sagte Mr. Power, sich die nassen Augen mit den Fingern wischend. Armer Paddy. Vor einer Woche noch, wie ich ihn zum letzten Mal sah und er doch ganz so bei Gesundheit war wie sonst. Also da hatte ich doch keine Ahnung, dass ich so bald schon derart hinter ihm herfahren würde. Jetzt ist er von uns gegangen. Ein anständiger kleiner Mann, wie nur je einer einen Hut auf dem Kopf gehabt hat, sagte Mr. Daedalus. Es kam wirklich sehr plötzlich. Zusammenbruch, sagte Martin Cunningham. Das Herz. Er klopfte sich traurig an die Brust. Flammendes Gesicht, rot-heiß. Zu viel, Hans Gerstenkorn. Mittel gegen rote Nase. Saufen auf Teufel komm raus, bis sie blau wird wie Adelit. Hat ihn eine Menge Geld gekostet, sie zu färben. Mr. Power blickte mit wehmütiger Beklommenheit auf die vorbeigleitenden Häuser hinaus. So plötzlich ist er gestorben, der arme Kerl. Der beste Tod, sagte Mr. Bloom. Ein Moment bloß und alles ist vorbei. Ihre weit aufgerissenen Augen blickten ihn an. Wie wenn man im Schlaf stirbt. Keiner sprach. Tote Seite der Straße, das hier. Flauer Betrieb über Tag. Weiße Pferde mit weißen Federn am Stirngeschirr kamen bei der Rotunda um die Ecke, galoppierend. Ein winziger Sarg blitzte vorbei. Im Trab zum Grab. Eine Trauerkutsche. Unverheiratet. Schwarz für die Verheirateten. Scheckig für Junggesellen. Dunkelbraun für Klosterfrauen. Traurig. Traurig, sagte Martin Cunningham. Ein Kind. Ein Zwergengesicht. Malvenfarben und runzlig, wie das des kleinen Rudy war. Ein Zwergenkörperchen, schwächlich wie Kit, in einer weiß gefütterten Spanschachtel. Begräbnis zahlt die Friendly Society. Einen Penny die Woche für einen Fleck Rasen. Unser kleines Bettelkindchen. Hat nichts bedeutet, Fehler der Natur. Wenn's kerngesund ist, kommt's von der Mutter. Wenn nicht, vom Mann. Beim nächsten Mal mehr Glück. Armes kleines Ding. Hat sich schnell wieder aus der Affäre gezogen. Der Wagen erklomm, jetzt langsamer, die Anhöhe des Rutland Square. Klappernd Gebein über Stock und Stein, ist bloß ein Armer, keine achtet sein. Mitten wir im Leben sind, sagte Martin Cunningham. Aber am schlimmsten ist doch der Mensch, der sich selber das Leben nimmt. Martin Cunningham zog hastig die Uhr, hustete und steckte sie wieder ein. Man sagt, wer sowas macht, ist ein Feigling. Es ist nicht an uns zu richten, sagte Martin Cunningham. Mr. Bloom, der zum Sprechen angesetzt hatte, schloss seine Lippen wieder. Martin Cunninghams große Augen, wegblickend jetzt. Mitfühlender Mensch ist das, menschlich, intelligent. Gesicht wie Shakespeare, hat immer ein gutes Wort zu sagen. Bei sowas wie dem hier kennen Sie keine Gnade. Oder bei Kindsmord. Verweigern christliches Begräbnis. Früher trieben sie so einem noch einen Holzpfahl durchs Herz. Im Grab. Keine Schmerzen mehr. Nie mehr erwachen. Keiner achtet sein. Der Wagen ratterte geschwind durch die Blessington Street dahin. Über Stock und über Stein. Wir haben ganz schön Tempo drauf, finde ich, sagte Martin Cunningham. Gib's Gott, dass der Kerl uns nicht mitten auf der Straße umschmeißt. Als sie in die Berkeley Street einbogen, schickte eine Drehorgel in der Nähe des Bassins einen trallernden, ratternden Tingeltangelschlager herüber und ihnen nach. Hat hier jemand Kelly gesehen? K-L-Y. Trauermarsch aus Saul. Der ist gerade so schlecht wie der alte Antonio. Hat sitzen mich lassen auf dem Poponio. Pirouette. Das Mater Misericordiae, Eccles Street. Mein Haus da unten. Großer Kasten das. Abteilung für Unheilbare dabei. Sehr ermutigend. Unsere lieben Frau, Hospiz für die Sterbenden. Leichenhalle gleich handlich unten drunter. Wo die alte Mrs. Riordan starb. Sehen ja schrecklich aus, die Frauen. Ihr Futternapf. Und wie man ihr den Mund mit dem Löffel abstrich. Dann der Schirm um ihr Bett, zum Sterben endlich. Netter junger Student war das, der mir den Stich von der Biene behandelt hat. Ist jetzt drüben in der Entbindungsanstalt, haben sie mir gesagt. Von einem Extrem ins andere. Was ist denn jetzt schon wieder los? Eine geteilte Herde brandgezeichnetes Vieh zog an den Fenstern vorbei. Brüllend, trottend auf flatschigen Hufen, mit den Schwänzen träge über die verklumpten, knochigen Gruppen fegend. Um sie herum und zwischen ihnen durch liefen gerötelte Schafe, blökten ihre Angst hinaus. Emigranten, sagte Mr. Power. Hi, Löster, vorwärts! Hi, schrie die Stimme des Treibers und seine Peitsche klatschte auf ihre Flanken. Vorwärts! Natürlich, Donnerstag. Morgen ist Schlachttag. Kalbinnen, kurz vom Kalben. Kaff hat sie für rund 27 Pfündchen verkauft, das Stück. Nach Liverpool vermutlich. Roastbeef für Altengland. Die Saftigen kaufen sie alle auf. Und dann ist das fünfte Viertel verloren. Das ganze Rohmaterial, Haut und Haar und Hörner, läppert sich ganz schön zusammen in einem Jahr. Handel mit totem Fleisch. Nebenprodukte der Schlachthöfe für Gerbereien, Seife, Margarine. Möchte wohl wissen, ob der Trick jetzt klappt, Freibankfleisch in Clonzilla direkt ab Zug zu kriegen. Der Wagen bewegte sich weiter durch die Herde hindurch. Ich verstehe einfach nicht, wieso die Stadtverwaltung keine Tramlinie vom Parktor zu den Kais einrichtet, sagte Mr. Bloom. Die ganzen Tiere könnten dann in Viehwagen runter an die Schiffe gebracht werden. Statt dass sie den Verkehr blockieren, sagte Martin Cunningham. Ganz recht, das sollte gemacht werden. Ja, und dann habe ich oft noch an was anderes gedacht, dass man nämlich städtische Beerdigungstrams einführen sollte, wie es die in Mailand gibt, wissen Sie. Mit der Linie bis vor die Friedhofstore raus, ein Spezialwagen für den Sarg, die Trauergäste und alles. Verstehen Sie, was ich meine? Nun ja, da ist was dran, räumte Mr. Daedalus ein. Und es gäbe keine Szene mehr wie damals, wo der Leichenwagen an der Ecke bei Dunphys umschlug und den Sarg auf die Straße kippte. Bums, umgekippt. Ein Sarg polterte auf die Straße, barst auf. Paddy Dignam schoss heraus und überschlug sich. Steif im Staub, in braunem Anzug, der ihm zu groß. Sein rotes Gesicht, jetzt grau. Der Mund klappoffen. Wie fragend, was jetzt denn los wäre. Ganz richtig, dass man ihn schließt. Sieht grässlich aus, offen. Innereien verwesen dann auch schnell. Besser, man macht die Öffnungen allesamt dicht. Jawohl, die auch, mit Wachs. Der Schließmuskel wird schlapp. Alles versiegeln. Schweigend fuhren sie die Phippsborough Road dahin. Ein leerer Leichenwagen trabte vorbei, vom Friedhof kommend. Sieht richtig erleichtert aus. Am Bordstein vorm Haus des Küsters Jimmy Geary saß ein alter Landstreicher murrend, Schmutz und Steine schüttelnd aus seinem riesigen, staubbraunen, klaffenden Schuh. Nach des Lebens Reise. Eine Enge ist das hier in dem Wagen. Vielleicht hat sie es ja gar nicht gerne, wenn ich einfach so reingeschneit komme, ohne sie es wissen zu lassen vorher. Man muss da vorsichtig sein bei Frauen. Überrasch sie bloß einmal, wenn sie die Hosen runter haben. Verzeihen Sie einem nie mehr später. 15. Die hohen Gitter des Prospektfriedhofs rippelten an ihrem Blick vorbei. Die Felge schrammte am Bordstein. Sie hielten. Lumpiges Begräbnis. Bloß der Wagen und drei Kutschen. Ist aber ja sowieso egal. Bartuchhalter, Goldzügel, feierliches Requiem, Abfeuern einer Salve, Todespomp. Er folgte seinen Gefährten. Mr. Kernan und Ned Lambert kamen nach. Hinter ihnen ging Heinz. Corny Kelleher stand neben dem geöffneten Leichenwagen und nahm die beiden Kränze heraus. Einen reichte er dem Jungen. Wohin ist denn die Kindsbeerdigung verschwunden? Ein Gespann Pferde kam vorüber von Finglas. In müde trottendem Schritt zog ein knarrendes Fuhrwerk, auf dem ein Granitblock lag, durch die Begräbnisstille. Der Fuhrmann, der zu Häupten neben ihnen schritt, entbot seinen Gruß. Jetzt der Sarg. War uns um Nasenlänge voraus, so tot wie er ist. Wie das Pferd sich umsieht nach ihm, mit dem Federbusch schief. Blöder Blick. Das Halfter zu eng um den Hals, drückt auf ein Blutgefäß oder sonst was. Ob die wohl wissen, was sie hier rauskarren jeden Tag? Müssen ja so 20 bis 30 Beerdigungen sein jeden Tag. Die Träger schulterten den Sarg und trugen ihn durchs Tor hinein. So viel Totgewicht noch. Hab mich schwerer gefühlt, wie ich aus dem Bad kam vorhin. Zuerst die Leiche, dann die Freunde der Leiche. Corny Kellerherr und der Junge folgten mit ihren Kränzen. Wer ist denn das da neben Ihnen? Ah, der Schwager. Alle gingen hinterher. Martin Cunningham flüsterte: Ich war ja in Todesängsten, wie sie in Blums Gegenwart auf einmal von Selbstmord anfingen. Was denn? Wieso? Sein Vater hat sich doch vergiftet. Hatte das Queens Hotel in Ennis. Sie hörten doch, wie er sagte, er wollte nach Claire. Jahrestag. Ach du guter Gott, das höre ich zum ersten Mal. Sich vergiftet. Jack Power warf einen raschen Blick hinter sich, wo ein Gesicht mit dunklen, denkenden Augen folgte, dem Kardinalsmausoleum zu, sprechend. War er eigentlich versichert? Fragte Mr. Bloom. Ich glaube schon, aber die Police war hoch verpfändet. Martin versucht, den Jungen in die Athen reinzubringen. Wie viele Kinder hat er denn hinterlassen? 5. Ned Lambert sagt, er will sehen, dass er eins von den Mädels bei Tods unterbringt. Ein trauriger Fall, sagte Mr. Bloom sanft. 5 junge Kinder. Und Mr. Kernan fügte hinzu: Ein schwerer Schlag für die arme Frau. Wahrhaftig, ja, stimmte Mr. Bloom bei. Hat aber gut lachen jetzt, im Vergleich zu ihm. Er blickte auf seine Schuhe nieder, die er gecremt und gewichst hatte. Sie hatte ihn überlebt, ihren Mann verloren. Toter für sie als für mich. Einer muss den anderen überleben. Ein weises Wort. Eins muss immer zuerst gehen. Allein. Unter die Erde. Darf nie mehr liegen in ihrem warmen Bett. Wie geht's denn so, Simon? Sagte Ned Lambert leise mit einem Händedruck. Hab dich ja eine Ewigkeit nicht mehr gesehen. Blendend, wie nie. Und wie geht's sonst so allen in Corks hochgebauter Stadt? Ich war Ostermontag unten zu den Corker-Park-Rennen, sagte Ned Lambert. Alles im alten Trott, wie eh und je. Bin bei Dick Tyvey abgestiegen. Und? Wie geht's Dick, dem wackeren Mann? Er hat nichts mehr zwischen sich und dem Himmel. Beim heiligen Paulus, sagte Mr. Daedalus mit unterdrückter Verblüffung. Dick Tyvey kahl? Martin will eine Sammlung für die Sprösslinge veranstalten. Ein paar Schilling pro Schädel. Bloß um sie über Wasser zu halten, bis die Sache mit der Versicherung geklärt ist. Hm. Ja, ist das der Älteste davon? Ja, mit dem Bruder der Frau. Dahinter John Henry Menton. Er hat ein Pfund gezeichnet. Sie blieben vor der Tür der Friedhofskapelle stehen. Die Träger schafften den Sarg in die Kapelle. An welchem Ende ist eigentlich sein Kopf? Nach einem Augenblick folgte er den anderen hinein, blinzelnd im abgeblendeten Licht. Der Sarg lag auf dem Katafalk vor der Kanzel, 4 hohe gelbe Kerzen an den Ecken. Uns immer voraus. Corny Kellerherr legte die beiden Kränze an den vorderen Ecken nieder und gab dem Jungen ein Zeichen, sich hinzuknien. Die Leidtragenden knieten hier und da in Betbänken. Mr. Bloom stand weiter hinten neben dem Weihwasserbecken und als alle niedergekniet waren, ließ er sorgsam seine auseinandergefaltete Zeitung aus der Tasche zu Boden gleiten und kniete sich mit dem rechten Knie darauf. Er setzte seinen schwarzen Hut sacht auf sein linkes Knie und beugte sich, die Krempe haltend, fromm nach vorn. Ein Ministrant trat aus einer Tür, in der Hand einen Messingeimer mit irgendetwas darin. Der weißbehemdete Priester kam ihm nach, mit der einen Hand seine Stola ordnend, mit der anderen ein kleines Buch balancierend vor seinem Krötenbauch. Wer liest uns den Schmäh? Ich, sprach die Krähe. Sie machten am Katafalk Halt Und der Priester begann aus seinem Buch zu lesen, fließend, krächzend, sonor. Domine, exaudi orationem meam. Auribus percibe obsecrationem meam. Pater Coffey. Ich wusste es doch, sein Name klang nach Koffer irgendwie. In veritate. Domine, namine. Exaudi me in tua justitia. Bullig ums Maul sieht er aus. Schmeißt die ganze Chose. Muskulöser Christ. Wehe, wer den mal schief anguckt. So einen Hochwürden. Du bist Petrus. Platzt noch mal allseits aus den Nähten wie ein Schaf im Klee, sagt Daedalus. Tatsächlich bei so einem Bauch. Wie ein vergifteter Köter. Ganz amüsante Ausdrücke, die der Mann findet. Allseits aus den Nähten platzen. Non intris in judicum cum servo tuo, Domine. Kommen sich gleich, wer weiß, wie viel wichtiger vor, wenn Latein über ihn gebetet wird. Requiem, Trauerschleier, schwarz umrandetes Briefpapier, der Name auf der Altarliste. Ziemlich fröstelig hier. Kniescheibe tut mir weh. Aua. So ist's besser. Der Priester nahm einen Stock mit einem Knauf am Ende aus dem Eimer des Jungen und schüttelte ihn über dem Sarg. Dann trat er ans andere Ende und schüttelte ihn wieder. Dann kam er zurück und steckte ihn zurück in den Eimer. Wie du warst, bevor du zur Ruhe gingst, ist alles schriftlich festgelegt. Er muss es machen. Et ne nos inducas in tentationem. Et ne nos inducas in tentationem. Weihwasser war das, nehme ich an. Schüttelt Schlaf daraus. Also eigentlich muss ihm das doch bis zum Hals stehen hier. Andauernd dieses Dings da über all den Leichen zu schütteln, mit denen die Leute hier angetrabt kommen. Wenn der mal sehen könnte, was er da so alles beschüttelt. An jedem Tag, den Gott werden lässt, ein neuer Schub. Mittelalte Männer, alte Frauen, Kinder. Frauen im Kindsbett gestorben, Männer mit Bärten, kahlköpfige Geschäftsleute, schwindsüchtige Mädchen mit kleinen Spatzenbrüsten. Das ganze Jahr lang hat er dasselbe Zeug über ihnen allen gebetet und sie mit Wasser beschüttet. Schlaf. Jetzt dignem hier. In Paradisum deducant te angeli, in tu adventus suscipiant te martyris, et perducant te in civitatem sanctam Jerusalem. In Paradisum. Hat er gesagt, er ginge ins Paradies ein oder wäre schon drin im Paradies? Sagt das von jedermann. Ein ödes Geschäft das. Aber irgendwas muss er ja sagen. Der Priester schloss sein Buch und ging davon, gefolgt vom Ministranten. Corny Kelleher öffnete die Seitentüren und die Totengräber kamen herein, hoben den Sarg wieder auf, trugen ihn hinaus und schoben ihn auf ihren Karren. Corny Kelleher gab den einen Kranz dem Jungen, den anderen dem Schwager. Alle folgten ihnen durch die Seitentüren hinaus in die milde graue Luft. Mr. Bloom kam zuletzt, die Zeitung wieder in seine Tasche faltend. Er blickte ernst zu Boden, bis der Sargkarren nach links davonräderte. Die metallenen Räder malten den Kies mit scharfem, knirschenden Schrei, und das Rudel plumper Schuhe folgte dem Karren durch eine Gasse von Grabmälern. Rira Rutsch, wir fahren in der Kutsch. Ach du lieber Gott, ich darf hier doch nicht zu trällern anfangen. Corny Kelleher tauchte an ihrer Seite auf und hielt Schritt mit ihnen. Hat ja alles erstklassig geklappt, sagte er, was? Ganz wie es sein sollte. Wer ist denn das da bei Tom Kernan? Fragte John Henry Menton. Ich kenn doch sein Gesicht. Ned Lambert warf einen Blick zurück. Blum! Madame Marion Tweedy war, ist, meine ich, die Sopranistin. Die ist seine Frau. Ach ja, natürlich. Ich habe sie eine ganze Zeit nicht mehr gesehen. Sah gut aus, die Frau. Ich habe mal mit ihr getanzt vor, 15 bis 17 goldenen Jahren jetzt bei Matt Dillon in Roundtown. Und da war sie ganz schön was im Arm damals. Was ist der eigentlich? Was machte er? War er nicht in der Schreibwarenbranche? Ich bin mal mit ihm zusammengestoßen an einem Abend, fällt mir ein, beim Bowling. Ned Lambert lächelte. Ja, er war bei Wisdom Healy. Reisender in Löschpapier. Um Gottes Willen, warum hat die denn bloß einen derartigen Trottel geheiratet? War doch ganz schön Oho damals. Das ist sie immer noch. Er macht jetzt als Annoncenakquisiteur. John Henry Mentons große Augen starrten nach vorn. Der Sargwagen bog in einen Seitenpfad ein. Ein beleibter Mann im Hinterhalt der Büsche hob in Ehrerbietung den Hut. Die Totengräber tippten an ihre Kappen. »John O'Connell«, sagte Mr. Power beifällig. »Der vergisst nie einen Freund.« Mr. O'Connell schüttelte allen schweigend die Hand. Mr. Daedalus sagte, »Ich komme mal wieder zu Besuch, mein Freund.« »Mein lieber Simon«, antwortete der Friedhofsaufseher mit leiser Stimme. »Als Kunden will ich Sie auch wahrhaftig nicht.« Ned Lambert grüßend und John Henry Menton ging er weiter an Martin Cunninghams Seite, dabei mit zwei Schlüsseln puzzelnd auf dem Rücken. »Habt ihr den schon gehört? Den von Mulcahy aus der Comb?« »Ich nicht«, sagte Martin Cunningham. Sie senkten im Einvernehmen die Zylinder und Heinz neigte sein Ohr. Der Friedhofsaufseher hängte die Daumen in die Schlaufen seiner goldenen Uhrkette und sprach in diskretem Ton zu ihrem leeren Lächeln. »Also, die Geschichte ist die, dass an einem nebligen frühen Abend mal zwei Besoffene hier rauskamen, um nach dem Grab von einem ihrer Freunde zu sehen. Wir fragten nach Mulcahy aus der Coombe und bekamen Auskunft, wo er begraben lag. Nachdem sie eine Weile im Nebel herumgetappt waren, fanden sie dann auch richtig das Grab. Der eine Besoffene buchstabierte den Namen. Terence Mulcahy. Der andere blinzelte derweil zum Standbild unseres Erlösers empor, das die Witwe da hatte aufstellen lassen. Der Friedhofsaufseher blinzelte zu einem der Grabmäler empor, an denen sie vorüberkamen. Er fuhr fort. Ja, und wie er nun ausgiebig zu der heiligen Gestalt emporgeblinzelt hat, sagte er, also nicht das kleinste bisschen Ähnlichkeit. Nee, das ist Mulcahy nicht, sagte er. Egal, wer es gemacht hat. Von Lächeln belohnt, blieb er zurück und sprach mit Corny Kelleher, nahm die Aufstellungen, die dieser ihm gab, in Empfang und blätterte sie prüfend durch, während er weiterging. Mr. Bloom bewunderte des Friedhofsaufsehers blühende Fülle. Alle wollen auf gutem Fuß mit ihm stehen. Anständiger Kerl, der John O'Connell, einer von der wirklich guten Sorte. Schlüssel, wie auf Keys Annonce. Keine Angst, dass ihm jemand entwischt. Urlaub und Ausgang gibt's nicht. Habeat corpus. Also dem seine Frau zu sein, das muss man sich mal vorstellen. Möchte wissen, wo er den Mumm hergenommen hat, einem Mädchen einen Antrag zu machen. Komm mit und leb bei mir auf dem Friedhof. Ihr sowas überhaupt anzubieten? Zuerst kribbelt's sie ja vielleicht. Den todfreien Schatten der Nacht gehen hier um bei den Toten, die überall liegen. Ganz schönes Quantum, was er so zu seiner Zeit unter die Erde hat gehen sehen. Rund um ihn jetzt, Feld hinter Feld. Eigentlich kaum vorstellbar, dass der da auch mal beerdigt wird. Kommt einem fast wie ein Witz vor. Wenn man seine eigene Todesanzeige liest, heißt es, lebt man länger, lässt einen noch mal zu Atem kommen. Neues Leben in die Lungen. Der Sargkarren hatte zu rollen aufgehört. Die Leidtragenden teilten sich und nahmen zu beiden Seiten des Loches Aufstellung, mit Sorgfalt die Grabstellen umschreitend. Die Totengräber trugen den Sarg heran, schlangen die Seile darum und setzten ihn mit dem Kopfende auf den Rand. Seine Beerdigung. Begraben wollen wir Cäsarn. Seine Iden des März oder Juni. Er weiß nicht, wer hier jetzt steht. Ist ihm auch egal. Also wer ist denn bloß dieser lange Lulatsch in dem Macintosh da drüben? Ich gäb was drum, wenn ich nur wüsste. Das heißt, es schert mich im Grunde ja einen Dreck. Immer taucht doch plötzlich jemand auf, an den man nicht im Traum gedacht hätte. Eigentlich könnte man ja ohne weiteres auch sein ganzes Leben alleine leben. Jawohl, könnte man durchaus. Müsste dann bloß jemand auftreiben, der einen unter den Rasen bringt, wenn man gestorben ist. Tun wir sowieso alle. Bloß der Mensch begräbt. Nee, Ameisen ebenfalls. Das Erste, was jedem einfällt. die Toten begraben. Robinson Crusoe etwa gilt doch als lebensechte Figur. Tja, und dann hat ihn ja auch Freitag begraben. Jeder Freitag begräbt einen Donnerstag, wenn man's recht überlegt. Ach du, armer Robinson Crusoe, wie kamst du da bloß zu so, armer Dignam? Sein letztes Lager auf Erden in einer Kiste. Wenn man denkt, dass das allen so geht, kommt's einem doch glatt wie Holzverschwendung vor. Wird ja alles zernagt. Könnten stattdessen eine hübsche Bahre mit gleitendem Boden erfinden. Eine Art Falltür mit Rutschbahn. Und auf die Art dann einfach durch und runter damit. Ja, ja, aber dann würde gleich wieder jeder seine eigene Rutsche haben wollen. Da sind sie nun mal pingelig. Mr. Bloom stand weit hinten, den Hut in der Hand, und zählte die baren Häupter. 12. Ich bin die 13. Nein, der Kerl im Macintosh ist's. Todeszahl. Wo zum Teufel ist der plötzlich hergekommen? In der Kapelle war er noch nicht, das kann ich beschwören. Blödsinniger Aberglaube, das mit der 13. Der Sarg tauchte außer Sicht, niedergelassen von den Männern, die breitbeinig auf den Bohlen der Grabeinfassung standen. Sie kraxelten hoch und heraus, und alle zogen die Hüte. 20. Pause. Wenn wir nun alle plötzlich jemand anders wären. Sanfte, süße Luft strich flüsternd um die entblößten Häupter. Flüsternd. Der Junge am Kopfende des Grabes hielt seinen Kranz mit beiden Händen, still, starrend in das schwarze, offene Loch. Mr. Bloom trat hinter den liebenswürdigen, beleibten Friedhofsaufseher. Gut geschnittener Gehrock. Schätzt sie vielleicht gerade ab, wer als Nächster dran ist. Tja, es ist ein langer Schlaf. Man fühlt nichts mehr. Nur der entscheidende Moment, den fühlt man. Muss verdammt unangenehm sein. Lässt sich zuerst kaum glauben. Bestimmt ein Irrtum. Jemand anders. Probier's mal im Haus gegenüber. Warte, ich wollte noch, ich hab noch nicht. Dann das verdunkelte Sterbezimmer. Licht wollen sie. Flüstern rundum. Möchtest du gern, dass ein Priester kommt? Gedanken, schweifend, verschwimmend. Dann delirieren. Alles, was man versteckt hat, sein Leben lang. Der Todeskampf. Tschüss, alter Geselle. Komm nicht in die Hölle. Reizende Luftveränderung. Raus aus der Pfanne des Lebens ins Fegfeuer rein. Die Totengräber nahmen ihre Spaten auf und warfen schwere Plaggen Lehm auf den Sarg hinunter. Mr. Bloom wandte sein Gesicht. Und wenn er nun die ganze Zeit noch lebendig war? Donnerwetter, das wäre ja grässlich. Nein, nein, er ist tot. Natürlich, natürlich ist er tot. Ist Montag gestorben. Es sollte eigentlich gesetzliche Vorschrift sein, das Herz zu durchbohren, um ganz sicher zu gehen. Oder eine elektrische Klingel oder ein Telefon in den Sarg und eine Art Luftloch aus Segeltuch. Eine Notflagge. 3 Tage. Für den Sommer ziemlich lange Frist. Man könnte sie sich ebenso gut auch gleich vom Hals schaffen, sobald man sicher ist, dass kein... Der Lehm fiel leiser. Geht schon los mit dem Vergessen. Aus den Augen, aus dem Sinn. Der Friedhofsaufseher trat ein paar Schritte zurück und setzte seinen Hut auf. Hat genug davon. Die Leidtragenden fassten sich ein Herz, einer nach dem anderen, und bedeckten sich ohne Aufhebens. Mr. Bloom setzte ebenfalls seinen Hut auf und blickte der beleibten Gestalt nach, wie sie zackig ihren Weg durch den Irrgarten der Gräber nahm. Gelassen seines Gebietes sicher, durchmaß er die trübseligen Gefilde. Heinz, kritzelte da was in sein Notizbuch. Ach ja, die Namen. Kennt sie aber wohl alle. Nein, komm zu mir. Wie war doch gleich Ihr Taufname? Fragte Heinz. Ich weiß es nicht mehr genau. L, sagte Mr. Bloom. Leopold. Und Sie könnten auch gleich McCoy mit aufschreiben. Er bat mich drum. Charlie, ich weiß, sagte Heinz. Er war mal beim Freeman früher. Heinz blickte sich um und fragte, und sagen Sie doch, kennen Sie den Burschen in dem, stand da drüben eben, in dem... McIntosh. Ja, ich habe ihn gesehen. Wo steckt er denn jetzt? McIntosh, sagte Heinz kritzelnd. Weiß gar nicht, wer das ist. Heißt er so? Er entfernte sich wieder, um sich blickend. »Nein«, begann Mr. Bloom, sich wendend und innehaltend. »Hören Sie, Heinz!« »Hat's nicht mehr gehört. Was? Wo ist er denn plötzlich hin verschwunden? Keine Spur.« »Also das ist doch... Hat hier jemand... K-E-Doppel-L... Unsichtbar schnell. Guter Gott, was ist aus ihm geworden?« Ein siebter Totengräber trat neben Mr. Bloom, um einen unbeschäftigten Spaten aufzunehmen. »Ah, verzeihen Sie.« Er trat behend zur Seite. Lehm, braun und feucht, begann in der Grube sichtbar zu werden. Stieg an. »Jetzt fast schon vorbei.« Ein Hügel aus feuchten Schollen stieg weiter an, stieg auf, und die Totengräber ließen die Spaten ruhen. Die Leidtragenden bewegten sich langsam davon, ziellos, auf Nebenwegen, manchmal ein Weilchen stehenbleibend, um einen Namen auf einem Grabstein zu lesen. »Gehen wir doch beim Grab des Chiefs vorbei. Wir haben ja Zeit.« »Ja, das wollen wir tun«, sagte Mr. Power. Sie wandten sich zur Rechten, ihren langsamen Gedanken folgend. Voll Scheu sprach Mr. Powers tonlose Stimme: »Manche sagen, er läge überhaupt nicht dort in dem Grab. Der Sarg enthalte nur Steine. Und eines Tages werde er wiederkommen.« »Parnell wird niemals wiederkommen. Dort liegt er. Alles, was sterblich war an ihm. Friede seiner Asche.« Mr. Bloom ging unbeachtet an seinem Hain entlang, vorbei an trüb trauernden Engeln, Kreuzen, zerbrochenen Säulen, Familiengrüften, steinernen Hoffnungen, die beteten mit aufwärts gerichteten Augen, Old Irlands Herzen und Hände. »Vernünftiger, das Geld zu wohltätigen Zwecken auszugeben, für die Lebenden. Was für Massen! All die hier sind mal in Dublin rumgelaufen, selig entschlafen. Wie du jetzt bist, so waren einst wir. Nebenbei, wie könnte man sich überhaupt an alle erinnern? Augen, Gang, Stimme. Nun ja, die Stimme. Grammophon, das geht. Ein Grammophon auf jedem Grab oder doch zu Hause. Und sonntags dann, nach dem Essen, leg uns doch mal den armen alten Urgroßvater auf.« »Hallo, hallo, hallo. Ich freue mich schrecklich. Mich schrecklich euch wieder zu. Hallo, hallo, ich freue mich.« Erinnert einen an die Stimme wie die Fotografie ans Gesicht. Sonst fiel einem das nach, sagen wir, 15 Jahren wohl kaum noch wieder ein. Zum Beispiel wer doch gleich? Zum Beispiel irgendwer, der starb, als ich noch bei Wisdom Healy war. Ein Kieselrasseln. Warte, halt.« Er spähte aufmerksam in eine Steinkrypta hinunter. Irgendein Tier. »Warte. Ah, da läuft's.« Eine feiste, graue Ratte zockelte seitlich an der Krypta entlang, die Kiesel bewegend. »Ein alter Praktikus. Zum Urgroßvater. Weiß, wo es lang geht.« Das graue Wesen zwängte sich unter die Plinte, ringelte sich drunter hinein. »Gutes Versteck für einen Schatz. Wer wohnt denn hier? Wurden die sterblichen Reste von Robert Emery zur letzten Ruhe gebettet? Robert Emmett ist doch bei Fackellicht beerdigt worden hier, oder? Macht ihre Runde. Der Schwanz jetzt verschwunden. So eins von diesen Biestern fackelt nicht lange mit einem. Nagen die Knochen sauber ab. Egal wer es war, gewöhnliches Fleisch für sie. Haben Wind gekriegt von Dignam. Der Gestank wäre ihnen schnurzegal. Vergammelnder, salzweißer Leichenbrei. Riecht, schmeckt wie rohe, weiße Rüben.« Vorn schimmerten die Tore, offen noch. »Zurück in die Welt, dem Leben wiedergegeben. Für diesmal reicht's einem wieder. Bringt einen jedes Mal ein Stückchen näher. Zuletzt bin ich hier bei Mrs. Sinikos Beerdigung gewesen. Der arme Papa auch. Die Liebe, die tötet. Und dann kratzen sie sogar die Erde auf bei Nacht und Laternenlicht, wie in dem Fall, von dem ich gelesen habe, um an frisch begrabene Weiber ranzukommen oder sogar schon Verweste, mit jauchenden Grabwunden. Da kann man doch die Gänsehaut kriegen. Ich werde dir erscheinen nach dem Tode. Du wirst meinen Geist sehen nach dem Tode. Mein Geist wird dich heimsuchen nach dem Tode. Es gibt eine andere Welt nach dem Tode, die Hölle heißt. Ich mag nichts von den anderen Welten wissen, hat sie geschrieben. Ich gleichfalls nicht. Viel noch zu sehen, zu hören, zu fühlen. Lebendige, warme Wesen nah sich fühlen. Lass die jedoch schlafen in ihren madigen Betten. Mich kriegen sie nicht dazu ran, mich nicht. Ich bin für die warmen Betten. Warmes, blutvolles Leben. Martin Cunningham tauchte aus einem Seitenweg auf, in ernstem Gespräch. Rechtsanwalt, glaube ich. Kenn sein Gesicht. Menton, John Henry. Rechtsanwalt und Notar. Bevollmächtigter für Eide und Affidavits. Dignam war bei ihm im Büro. Bei Matt Dillon. Ist lange her. Fideler Bruder der Matt. Gesellige Abende. Kaltes Geflügel, Zigarren. Die Tantalusgläser. Ein Herz wie Gold, wahrhaftig. Ach ja, Menton. Mit dem bin ich doch mal zusammengeraten. An dem Abend damals auf dem Bowlingplatz, wo ich ihm in die Quere kam. War glatter Dusel bei mir, der Schrägläufer. Bloß deswegen die Stinkwut, die er gegen mich kriegte. Hass auf den ersten Blick. Molly und Floy Dillon eingehakt unter dem Fliederbaum, lachten sich halb kaputt. Die Kerls reagieren doch immer gleich. Zu Tode gekränkt, wenn Frauen dabei sind. Hat seitlich eine Delle im Hut. Wahrscheinlich vom Wagen. Entschuldigen Sie, Sir. Sie blieben stehen. Ihr Hut ist ein wenig zerbeult. Mr. Bloom zeigte hin. John Henry Menton starrte ihn einen Augenblick bewegungslos an. Da! Half Martin Cunningham, ebenfalls hinzeigend. Sehen Sie? Hier! John Henry Menton nahm seinen Hut ab, beulte die Delle aus und glättete das Seidenhaar sorgsam an seinem Rockärmel. Dann klappte er sich den Hut wieder auf den Kopf. Jetzt stimmt's wieder. John Henry Menton ruckte zustimmend mit dem Kopf. Besten Dank. Sie gingen weiter, den Toren zu. Mr. Bloom blieb leicht perplex ein paar Schritte zurück, um nicht mitzuhören. Martin redet ja ziemlich energisch. Also einen Schwachkopf wie den könnte Martin auch glatt um den kleinen Finger wickeln, ohne dass er es auch nur merkte. Austernaugen. Naja, egal. Tut ihm vielleicht ja leid noch später, wenn's ihm dämmert. Dann bin ich im Vorteil gegen ihn. Besten Dank. Gott, oh Gott, was sind wir heute Morgen vornehmen? Sie hörten Ulysses, Hörspiel nach dem gleichnamigen Roman von James Joyce, aus dem Englischen von Hans Wollschläger. Das war Kapitel 6, Hades. Die Rollen und ihre Sprecher: Erzähler Manfred Zapatka, Leopold Bloom, Dietmar Beer. Simon Dedalus, Ernst Stötzner, Jack Power, Hendrik Arnst, Martin Cunningham, Milan Peschel. Tom Kernan, Wolfram Koch, Ned Lambert, Maximilian von Pufendorf, John Henry Menton, Felix von Manteuffel. Außerdem wirkten mit Peter Kurt, Stefan Wilkening, Margit Bendokat und andere. Bearbeitung, Musik und Regie: Klaus Buhlert. Produktion Südwestrundfunk und Deutschlandfunk 2012.